Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hallo und willkommen zum Krähennest. Ich bin der Kaimi und ich bin heute extra früh aufgestanden, um mich mit Jolly the Roger und Klaus Hammer zu treffen. Stellt euch doch mal kurz vor. Ja, dann lege ich doch einfach mal los. Jolly the Roger, Wolfgang Jäkel, Pirat aus Rösrath in der Nähe von Köln. Und in der Funktion beschäftige ich mich jetzt gerade in diesem Moment um das ganze Thema Wahlkampf, Bundestagswahlkampf 2013, aber auch die Wahlkampfveranstaltungen in den anderen Bundesländern. Ja, mein Name ist Klaus Hammer. Ich bin aktuell politischer Geschäftsführer des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Ja, guten Morgen, ihr zwei. Ja, aus meiner Sicht heraus muss ich ja jetzt sagen, Mahlzeit. Gut, also während der Klaus Hammer ist, möchten wir euch vorstellen das sogenannte PIK-Netz. Wolfgang, worum handelt es sich da? Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, das hat tatsächlich gar nichts mit Kartenspiel zu tun, obwohl wir uns da mal so eine kleine Anleihe gemacht haben und uns das Symbol geklaut haben. Ja, was ist das? PIK-Netz steht für Piratenkandidatennetzwerk. Und dahinter steckt die Idee, gerade im Hinblick jetzt auf die nächsten Wahlen, aber insbesondere natürlich auf die Bundestagswahl, uns ein Netzwerk zu schaffen, wo wir allen Kandidaten oder denen, die Kandidat werden wollen, aber sich noch nicht so richtig entschieden haben, eine Plattform, ein Forum geben, wo sie sich austauschen können, wo sie informiert werden und wo sie sich bestmöglich auf die Wahl vorbereiten können. Das ist PIK-Netz. Wie soll es denn konkret aussehen? Wollt ihr da eine neue Plattform aufbauen? Läuft das über eine Mailingliste? Ja. Also jetzt ist das schon eine sehr technische Frage. Also prinzipiell steht hier wirklich der persönliche Kontakt im Vordergrund. Also es wird selbstverständlich eine Wiki-Seite geben, so als zentrale Anlaufstelle. Wir werden auch eine Mailingliste anlegen, aber so die Erfahrung lehrt einfach, dass doch der Kontakt gerade so über Twitter unglaublich gut angenommen wird. Deswegen gibt es auch schon einen eigenen Twitter-Account, PIK-Netz, wie soll der sonst heißen? Und selbstverständlich gibt es dann auch den Hashtag PIK-Netz. Also ihr seht schon, für alles vorbereitet. Aber ich glaube einfach, dass gerade der direkte Kontakt der Leute untereinander, also auch mal jenseits von elektronisch, tatsächlich per Telefon oder auch wirklich face-to-face im Real Life, gerade bei dieser Sache so unglaublich wichtig ist, weil da kommt es ja wirklich auf die persönliche Kommunikation an, dass wir das nicht nur rein technisch abwickeln, also nicht nur Mumble machen, sondern uns auch sehr, sehr viel persönlich treffen werden. Also das ist jetzt nicht unsere erste Wahl und soweit ich informiert bin, gab es vorher auch schon eine Verknüpfung unter den Kandidaten. Was ist da anders gelaufen und ja, warum gibt's dann jetzt das PIK-Netz? Ja, also vielleicht kann ich da ein bisschen was zu sagen. Die Wähler verlangen natürlich jetzt inzwischen von den Kandidaten, die wir in die Wahl schicken, auch, dass sie ein gewisses professionelles Auftreten haben, dass sie auch zu den Themen was sagen können und so. Es geht darum, dass sie eben nicht jetzt unsere Ideale verraten, aber natürlich den Wählern gegenüber aufgeschlossen sind, wissen, wie sie sich verhalten müssen, Podiumsdiskussionen und so weiter. Das ist jetzt so die Zeit der Kinderstube so ein bisschen vorbei und da müssen wir natürlich auch alle, die in irgendeiner Form kandidieren, auch ein Stück weit darauf vorbereiten. Also hat man einerseits das Ziel zu sagen, die Kandidaten sollen sich kennenlernen und andererseits eine Art Schulung dafür, dass sie dann ihren Job ordentlich machen können? Ja, also das genau das kann man sagen. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass wir jetzt mit diesem Netzwerk ein Stück weit die Sache mehr organisieren. Also wie du richtig gesagt hast, vorher haben sich die Leute auch schon miteinander abgestimmt, haben sich getroffen, haben sich gegenseitig geholfen. Daher ist das eigentlich nichts Neues. Was aber Neues ist, dass jetzt wirklich diese Sache organisiert durchgeführt wird. Und sind wir mal ganz ehrlich, viele der Kandidaten, die bei der letzten Wahl, nehmen wir ruhig mal das Beispiel NRW, kandidiert haben, sind dieses Mal nicht mehr dabei, stellen sich nicht mehr als Kandidat auf. Und es wäre einfach furchtbar, wenn wir das Know-how dieser Leute verlieren würden. Und auch wenn wir versucht haben, das so gut wie möglich in irgendwelchen Arbeitsgruppen oder auf Wiki-Seiten zu konservieren, das Know-how geht einfach mit den Leuten. Und deswegen möchten wir die eigentlich jetzt gerade über dieses Netzwerk wieder reinziehen, auch wenn sie gar nicht selber kandidieren, aber sie einfach dazu auffordern, sie bitten, ihre Erfahrungen mit in diesen ganzen Prozess einzubringen. Und das, glaube ich, ist jetzt neu. Ah ja, das klingt auch neu. Also es geht dann nicht darum, eine geschlossene Gesellschaft aus Kandidaten zu machen, sondern da ist jeder aufgerufen, sich zu beteiligen und zu helfen, wo er kann. Absolut. Also das ist ja, das wäre ja furchtbar in der jetzigen Phase zu sagen, also wir machen da so eine Art Elite-Club, um Gottes Willen. Sind wir aber auch ganz ehrlich, es gibt auch viele Piraten unter uns, die der Meinung sind, also wenn man denn dann noch Hilfe braucht, um entscheiden zu können, ob man zum Kandidat geeignet ist, dann ist man eh kein geeigneter Kandidat. Also okay, also diese Meinung in allen Ehren, aber ich habe auch so viele Gespräche jetzt geführt mit Leuten, die sagten, Mensch, ja, kennst du nicht einen, kann ich nicht mal irgendjemand und so weiter. Das heißt, der Bedarf ist unglaublich groß. Die Leute trauen sich nur teilweise schon gar nicht mehr, ob dieser anderen Aussagen, weil sie fürchten, naja, dann oute ich mich, ich hab's nicht drauf und nee, bin ich mal lieber still. Und genau das wollen wir überhaupt nicht. Ja, ich glaube, wir haben viele Leute, die was drauf haben, aber die sich nicht auf die Bühne stellen und Rampensau machen. Wäre schade, wenn wir die verlieren würden. Ja, absolut. Ich sehe auch noch zusätzlich eben die Gefahr, dass wir Kandidaten dann letztendlich, die dann sagen, oh, ich traue mir das zu und ich mache das auch und ich habe eben im Vorfeld mich nicht informiert, was da auf mich zukommt und stehen dann nach der Wahl da und sagen, Mensch, das, was jetzt hier passiert, ist vollkommen anders, als ich mir das überhaupt vorgestellt habe oder auch selbst noch vor der Wahl, wenn es dann darum geht, ja, was kommt auf mich zu als Kandidat? Was erwartet die Partei? Was erwartet die Öffentlichkeit von mir? Und wollen wir natürlich mit dem PKNetz auch eine Entscheidungshilfe bieten, um zu sagen, das und das kommt auf dich zu, das und das wirst du erwarten und die Erwartung hat vielleicht auch die Partei an dich. Haben wir denn da die Chance, also ich weiß es nicht, vielleicht weißt du als Vorstandsmitglied da mehr, jemanden zu bekommen, der jetzt Pirat ist, aber vielleicht schon mal im Bundestag saß und weiß, wie es da abläuft? Also speziell für den Bundestag wüsste ich jetzt ad hoc nicht, dass wir da, wir hätten den Joachim Taus, der mal im Bundestag gesessen hat, der allerdings nicht mehr Pirat ist, aber ansonsten, es gibt eben viele Möglichkeiten. Es geht ja jetzt nicht auch nur allein um den Bundestag. Da ist ja natürlich genauso wie bei uns im Landtag, muss man sich da erstmal eingewöhnen in die Geschäftsgebaren, die da stattfinden, in das gesamte, in den gesamten Ablauf. Ich denke aber auch an den Zeitpunkt, wenn jetzt zum Beispiel ein Direktkandidat für die Bundestagswahl aufgestellt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von uns ein Direktmandat erwirbt, ist im Moment noch verschwindend gering. Aber derjenige wird dann von der lokalen Presse sehr stark beobachtet. Die werden ihn natürlich versuchen, mit diversen Dingen womöglich aufs Glatteis zu führen. Die politischen Mitbewerber werden auf ihn anspringen und so weiter. Es gibt Anforderungen der anderen Parteimitglieder, auch der lokalen Parteimitglieder, so an das, was er da zu tun hat. Und da müssen wir einfach auch ein Stück weit aufzeigen, was ist denn da eigentlich gefordert? Ja, so stell dir vor, du weißt, was du tust, wenn du dich zur Wahl stellst. Ja, ich würde gerne noch einen oben draufsetzen. Also ich bin auch wirklich sehr froh, dass der Landesvorstand sich da sehr klar positioniert hat und sich auch hinter dieses PKNetz stellt. Denn eins muss man auch den Kandidaten an dieser Stelle ganz deutlich machen. Es geht ja nicht nur darum, mal ihnen zu formulieren, was sie alles tun müssen, sondern im Gegenteil, ganz wichtig ist auch die Botschaft, die ganze Partei steht hinter euch, wir stützen euch, wir lassen euch nicht allein und dieses PKNetz leistet da seinen Beitrag, indem es die Leute ganz aktiv unterstützt. Genau, also da wird es dann auch ja, Schulungen geben und so, also es soll jetzt um Gottes Willen niemand davon abgehalten werden, letztendlich zu kandidieren. Das soll es ja nicht sein, ganz im Gegenteil. Wir wollen natürlich auch weiterhin das so offen halten, wie wir das bisher auch gehalten haben, aber eben jedem, der kandidiert, zusätzliche Möglichkeiten an die Hand geben, sich im Vorfeld klar zu werden, was will er und dann eben, wenn es soweit ist, dann auch ja zu lernen, wie komme ich da vorwärts, wie kann ich mich verhalten, ja, wie repräsentiere ich die Partei in der Öffentlichkeit. Nur nochmal zur Klarstellung, geht es hier sowohl um Direkt- als auch um Listenkandidaten? Grundsätzlich ja, natürlich. Okay, wann geht's los? Wann kann man sich melden? Also melden kann sich jeder jetzt schon, überhaupt kein Problem. Also im Härtefall über mich, aber wie gesagt, es gibt auch ja schon den Twitter-Account PicNetz. Es haben sich sogar schon einige Leute als Follower eingetragen, also ohne dass wir noch irgendwie großartig reagieren mussten. Das ist jetzt schon möglich. Ansonsten werden wir im Laufe der nächsten Woche dann die Wiki-Seite haben. Wir werden das dann auch nochmal über die Listen kommunizieren, sodass dann wirklich jeder Bescheid weiß. Und es geht im Grunde genommen dann auch schon direkt los. Vielleicht kommen wir dann auch mal damit einfach so ein bisschen zum Seminarangebot. Wir werden bereits im Oktober das erste Seminar anbieten. Das wird ein Kommunikationsgrundlagenseminar, also wirklich so ein Crashkurs für all diejenigen, die sich nochmal so ein vernünftiges Setup holen möchten, zu sagen, okay, das tut mal ganz gut, sich nochmal so ein bisschen zurückzunehmen, zu sagen, wie fangen wir jetzt eigentlich mit dieser ganzen Sache an? Und natürlich ist dieses Grundlagenseminar auch eine super Sache, um halt die anderen Kandidaten kennenzulernen, denn eins lehrt einfach die Erfahrung in so kleinen Teams und Gruppen, lernt es sich einfach leichter und lässt es sich auch leichter diese ganze Sache stemmen. Und auch das werden wir dann schon in der nächsten Woche über diese Webseite und die Mailinglisten kommunizieren. Ja, und ich würde da auch nochmal wieder einen draufsetzen. Und zwar glaube ich, dass das PicNetz nicht nur für Wahlen, die nach außen gerichtet sind, also jetzt Landtags-, Bundestags-, Kommunalwahlen und so weiter gedacht ist, sondern dass wir an der Stelle eben auch Möglichkeiten haben, Kandidaten, die innerparteilich kandidieren, entsprechend zu schulen und die Möglichkeit zu schaffen, eben gerade da, was erwartet eigentlich die Partei von dir, was erwartest du dir und ja, also diesen Meinungsaustausch da deutlich zu beschleunigen. Wolfgang sagte vorhin was von kleinen Gruppen. Jetzt mal angenommen, wir hatten letztes Mal zur Landtagswahl, ich glaube, 170 Bewerber für einen Listenplatz. Angenommen, das ist jetzt wieder so, wir haben irgendwie knapp 200 Leute, die einen Listenplatz haben möchten und ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie viele Wahlkreise wir haben. Sagen wir mal, da haben wir dann auch jeweils zwei oder drei Kandidaten. Was glaubt ihr wieder, wie groß die Beteiligung da sein wird? Lässt sich das noch handeln? Naja, also warten wir erstmal ab, wie viel sich denn wirklich melden. Die Erfahrung lädt ja auch, dass am Anfang die Euphorie immer groß ist, aber wenn es dann nachher zum Schwur kommt, das doch deutlich wieder zurückgefahren wird. Und ich glaube auch, dass diese Zahlen 200 Bewerber auf einen Listenplatz uns jetzt nicht abschrecken sollten. Das, was ja nachher dann wirklich hängen bleibt, sind deutlich andere Zahlen. Und ja, durch die Struktur, die wir jetzt gerade aufbauen, werden wir sicherstellen, dass das jetzt nicht so ein One-Timer wird, wo man sagt, okay, jetzt machen wir einmal so ein Strohfeuer und dann war's das irgendwie. Im Gegenteil, das ist ja eine langfristig angelegte Sache, so dass es da durchaus im Team, im Organisationsteam mehrere Leute geben wird, allein nur im Land NRW, die dann auch in der Lage sein werden, das ganze Ding zu wuppen. Tja, und wie Wolfgang mir neulich noch gesagt hat, also es gibt durchaus auch schon Interesse aus anderen Bundesländern, das Konzept zu übernehmen und das da ähnlich zu machen. Also ich glaube, wir sind da schon auf einem recht guten Weg. Ja, jetzt gibt es ja schon einige Bundesländer, die ihre Liste schon fertig haben. Kleiner Seitenhieb. Ja, natürlich. Das liegt bei uns aber auch an Dingen, die wir selber leider nicht beeinflussen können. Ach so, nee, das sollte kein Seitenhieb nach NRW sein, sondern ein Seitenhieb zu den Bundesländern. Wir haben ja zum Beispiel noch nicht mal ein Programm. Okay, also ich finde, das ganz Wichtige bei der Sache PicNetz ist, dass wir ein Stück weit in Richtung Professionalisierung gehen, ohne dabei unsere Flexibilität zu opfern. Ja, also wir zwingen niemandem auf, daran teilzunehmen. Wir geben keine anderen Vorgaben, wie auch immer. Wir schaffen eine Möglichkeit, die jeder nutzen kann. Wer sie nicht nutzen will, der nutzt sie halt nicht. Aber wir haben die Möglichkeit, die Leute, die wirklich sagen, ich will das wirklich vernünftig machen, sich da einbringen können, da mitmachen können und eben ein Stück weit professioneller aufzutreten. Gut, dann sagen wir einfach mal allen, die Interesse haben, für einen Listenplatz oder für ein Direktmandat sich zu bewerben, achtet auf die Mailingliste, achtet auf Twitter und schaut, wann es losgeht. Es wird interessant für euch. Ihr könnt noch was lernen. Ja, wir lernen alle voneinander. Das wird eine Riesensache, da bin ich mir ganz sicher. Und wie der Klaus richtig sagt, im Ende werden wir als Piraten und letzten Endes dann auch die Bürger davon profitieren. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja, ein schönes Schlusswort, dem ich eigentlich nichts hinzufügen kann. Genau. Ich habe noch ein anderes Schlusswort. Ich finde es ganz interessant. Also ich habe bei PIC-Netz erstmal PIC mit G verstanden. Glaubt ihr, dass der Name so klug gewählt ist? Okay. Hey, wir sind doch nicht immer nur Englisch. Also, aber du hast recht, die Aussprache ist jetzt wichtig. PIC-Netz. Aber wenn du das Symbol siehst, dann wirst du auch wissen, dass das nicht das andere Ding ist. Gut. Dann danke ich euch beiden dafür, dass ihr heute Morgen euch Zeit genommen habt, um den kleinen Podcast zu machen. Danke, dass du so früh aufgestanden bist. Ja, schönen Dank auch. Ja, kein Problem, hat mich ja freiwillig gemeldet. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.